Die koreanischen Golfspieler, die an dem Go-Turnier der internationalen Stadt Hangzhou im Xianglü-Pokal 2016 teilgenommen hatten, kehrten am 3. November mit einem Zug zurück. Das Turnier fand vom 27. bis zum 30. Oktober in China statt. Daran nahmen der Spieler und Spielerinnen der 33 Mannschaften der über 10 Länder und Regionen wie der TVRK, Malaysias und Kanadas teil. Die Spielerin Ham Ung-jung besiegte im Frauen-Einzel alle Gegner und gewann einen Goldpokal. Sie errang mit ihrer Partnerin Zhang Ri-kyung im Frauendoppel eine Silbermedaille. Die koreanische Mannschaft belegte in der Gesamtwertung der Frauenmannschaften dieses Turniers den ersten Platz und erkämpfte sich einen Goldpokal.